Ich möchte zunächst eine Vorbemerkung machen und sagen, wenn wir dieses Thema angehen, Thema Liebe, Thema Sexualität, dann müssen wir wissen, dass wir ein großes und schweres Thema angehen. Groß, weil es keinen unter uns gibt, der damit nicht jahrzehntelang zu tun haben wird. Es ist wirklich ein großes Thema. Es durchzieht das Leben eine lange Zeit. Es ist ein schweres Thema, weil wir hier den innersten Bereich angehen. Ich komme gewissermaßen jetzt ganz dicht an dein Leben heran. Das ist Klaus Vollmer mit ein paar Vorbemerkungen zum Thema dieser Kassette, Gottes Ja zur Sexualität. In einem öffentlichen Vortrag hat er sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Liebe und Sexualität, so Klaus Vollmer, das sind Mittelpunktthemen unseres Lebens. Wer mit der Frage nach der Liebe und der Geschlechtlichkeit nicht zurechtkommt, kommt mit nichts zurecht. Und wer mit der Liebe nicht zurechtkommt und mit der Geschlechtlichkeit, der kann sich auch darauf verlassen, er wird auch mit seiner Umwelt nicht fertig. Der wird auch mit einer Menge in seinem übrigen Leben nicht fertig. Konzentration und Triebbefriedigung und all diese Geschichten gehören ganz eng damit zusammen. Wer an dieser Stelle weiß, wie er damit umgehen muss, weiß auch vieles andere. Das ist so. Und wer hier geheilt wird, wer hier wieder zurechtgebracht wird, wird auch mit vielen anderen Dingen zurechtgebracht. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Liebe sprechen? Zunächst muss man ganz einfach sagen, dass irgendwann im Leben eines jungen Menschen die Liebe aufbricht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich war so 12, 13, plötzlich ging es los. Ich weiß heute noch, wie ich völlig durcheinander war. Wie so ein Blitz traf mich das. Dann habe ich viel dummes Zeug geredet und wurde rot und gelb und grün. Und dann versuchte ich da hinterher zu fahren. Ich hatte so ein altes, klapperiges Fahrrad. Und sie weiß noch genau, wo sie wohnte. Die hatten so schöne Säulen vor der Tür. Waren ein bisschen reiche Leute, was heißt reich, aber wenigstens wohlhabender als wir. Seitdem liebe ich Säulen, weil da also die Säulen da vor der Tür stehen. Und wenn wir uns dann sahen, dann machte ich irgendwelche dummen Bemerkungen. Ich benahm mich wie so ein aufgeplusterter Truthahn und fuhr besonders schnell auf dem klapperigen Fahrrad. Und sie war eiskalt, sie guckte geradeaus. Und nur mit einem Auge guckte sie rüber. Na, guckt er mich wohl an? Ich wusste damals alles gar nicht, was das war. Ich war auch nicht groß vorbereitet. Ich wusste bloß, jetzt kam etwas auf mich zu, das hatte ich noch nie erlebt. Ich habe mich viele Male in meinem Leben verliebt, viele Male. Aber ich weiß noch damals, da fing etwas an, das habe ich nicht begriffen. Es machte mir irgendwo Angst. Ich habe erst viel später begriffen, dass darum die Liebe Angst macht, weil sie größer ist. Größer ist als man selbst. Liebe kriegt man nicht in den Griff, sondern die Liebe bekommt einen in den Griff. Und ich merkte damals, dass ich hin und her gerissen war und dass es schön war, in der Gegenwart eines Menschen zu sein, den man liebte. Man war seltsam inspiriert, man war high, man war außer sich. Man war hin und weg. Wenn wir also von Liebe reden, so lass mich das zu Anfang mal so festhalten. Dann ist das jene Macht, die der Mensch nicht macht, aber die den Menschen macht. Die Liebe ist gewaltig. Man kommt nicht dagegen an. Nicht, da sagte mir jemand, nun wollte ich gerade mein Examen machen. Und just 4 Wochen vorher verlieb ich mich. Was passiert? Examen, lass Examen sein. Heute soll es die Freundin sein, nicht? Und dann, und dann schob er los. War nichts mehr zu machen mit dem Examen. Und dann kommen die Eltern. Ich darf das mal sagen, als Vater, ich bin nun selbst Vater, meine halbwegs herangärende Tochter ist auch gerade im klirrenden Alter, also wo die Stimme anfängt zu klirren. Wir Eltern, ich darf das so sagen, nicht? Wir sind vielleicht doof, wenn wir sagen, reiß dich zusammen, da ist nichts zusammenzureißen. Da ist nichts, nun nimm dich doch zusammen, nun warte doch noch, da ist nichts mehr zu warten. Wenn die Liebe aufbricht, dann ist keine Zeit mehr zu warten. Ein großer Gottesmann hat einmal gesagt, die Liebe muss von Gott sein. Der Deubel wäre auf sowas nie gekommen. Die Liebe muss von Gott sein. Der Teufel wäre auf sowas nie gekommen. Damit habe ich zunächst mal nur beschrieben, was sich ereignet als eine gewaltige große Macht, die unerhört glücklich macht, die tief beeindruckt, die alle guten Vorsätze, alle Erziehung, Vater und Mutter beiseite schiebt. Plötzlich verschwindet die ganze Welt wie so ein Kartenhaus angesichts einer großen Sturmflut. Da bleibt nichts von übrig. So ist das. Je nachdem, wie dramatisch man angelegt ist, nicht? Und das Wort, das in der Heiligen Schrift steht, das möchte ich euch doch bitten, die Bibel spricht gut von der Liebe, im Gegensatz zu einigen Bürgern, die das noch nicht wissen. Die Liebe ist tatsächlich gottgewollter, als manche zu hoffen wagen. In der Heiligen Schrift wird dieses ganze gewaltige Drama der Liebe mit einem Wort beschrieben. Es wird viel geschrieben. Nicht nachher in der Weisheitsliteratur werden gewaltige Sachen zur Liebe gesagt. Da werden einige fast rot. So schöne Sachen sagt die Bibel über die Liebe. Will ich jetzt alles nicht vorlesen. Vielleicht später mal in einer Dichterlesung. Da steht 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen, ihn zum Bilde, und schuf ihn einen Mann und eine Frau. Jetzt kommt nämlich das Geheimnis. Die Liebe ist jene Kraft, die den Mann über seine eigene Grenze hinwegbringt, so dass er sich mit einem völlig fremden Wesen verbinden kann. Man muss sich das mal überlegen. Ein Mann überschreitet seine ganze Wirklichkeit, überschreitet sein eigenes Leben, seine eigenen Grenzen und geht auf eine Frau zu. Und das endet mit einer Ehe. Und umgekehrt, eine Frau verlässt ihr Frausein gewissermaßen und überschreitet ihre Grenzen, geht auf einen Mann zu. Und zwei völlig fremde Wesen, die sich vielleicht nie gekannt haben vorher, werden auf eine geheimnisvolle Weise eins. Und es steht, und Gott schuf den Menschen. Der eine Mensch besteht nämlich aus Mann und Frau. Das zusammen ist der Mensch. Darf ich euch bitten, dies als das die erste Feststellung mitzunehmen. Die Liebe, so müssten wir jetzt sagen, ist jene Macht, die zwei Menschen zusammenfügt, sodass sie ein Mensch werden, dass der eine Mensch entsteht. Und dies ist so gewollt, aus Ewigkeit gewollt. Darum ist die Kraft, die den Mann zur Frau führt und die Frau zum Mann führt, sie ist schlechterdings menschlich nicht zu begreifen. Und darum können wir auch sagen, die Liebe ist eine göttliche Macht. Sie unterliegt nicht menschlichen Verstehens. Sie ist größer als alles menschliche Denken. Diese beiden, das ist das Geheimnis, diese beiden Wesen, Mann und Frau, werden durch diese Kraft eins. Und die Frage, die ihr euch jetzt stellen muss, woher kommt diese Kraft? Was ist das, was uns da widerfährt? Antwort, das kriegen wir nie raus. Hier liegt das Geheimnis der Liebe. Das kriegen wir nie heraus. Es steht dann, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Darf ich euch bitten, Ganz egal, was ihr in eurem Leben noch je erleben werdet, bei Liebe immer ein Gleichheitszeichen zu machen und sagen, sehr gut. Liebe ist sehr gut. Als Gott die Liebe gemacht hat, als dieses Geheimnis in das menschliche Leben gelegt wurde, da haben die Himmel den Atem angehalten, haben gesagt, sehr gut. Und wer unter uns verliebt ist, der möge sich heute Abend vor den Spiegel stellen und sich angucken, möge das Bild des Menschen, den er liebt, angucken und sagen, sehr gut, sehr gut. Und darum muss dieser Satz durchgehalten werden. Und ich bitte euch, das genau zu hören. Wer von Liebe spricht, spricht von einem Geheimnis der ewigen Welt, nicht der zeitlichen Welt. Es ereignet sich zwar in der Welt, aber die Hintergründe jeder Liebe liegen in einer anderen Welt. Das ist nicht zu fassen. Auch der gottlose Mensch muss sich das sagen lassen. Man spricht in der allgemeinen Sprache der Philosophie, dass Liebe religiöse Kräfte in sich trägt. Das heißt, sie weisen weit über den Menschen hinaus. Und lasst mich jetzt mal übersetzen, wie ich Liebe in Deutsch formulieren würde. Liebe ist jenes Wunder, das heißt es nicht zu begreifen, dass ich eines Tages zu einem Menschen Ja sagen kann. Ich kann eines Tages zu einem Menschen Ja sagen, bedingungslos Ja sagen, dann liebe ich ihn. Und eines Tages ist da jemand, der kommt zu mir und sagt zu mir bedingungslos Ja. Sonst erleben wir immer, wie Menschen Nein zu uns sagen. Wir erleben sehr häufig, wie Menschen gegen uns sind, wie sie uns kritisieren, wie sie immer und immer wieder nur die Fehler herauskriegen. Nimm es mit, wenn man liebt, dann geschieht das Wunder. Plötzlich sagt einer zu mir Ja. Plötzlich sagt einer zu mir bedingungslos Ja. Das ist Liebe. Liebe, das heißt, ich empfinde in meinem Leben, dass du leben sollst. Das heißt, ich liebe. Ich empfinde, du sollst leben können. Ich möchte fortfahren, was Liebe ist. Also wenn man von Liebe redet. Ich möchte euch bitten, das genau zu hören. Liebe heißt, ich möchte und ich will dich nicht mehr stören und zerstören. Der Liebende kann dem anderen immer nur das Leben gönnen. Das ist das Zeichen der Liebe. Ich will, dass du lebst, dass du dich entfaltest. Ich will, dass du lebst. Und dass du wirst, wozu du gedacht bist. Wo ich das empfinde, wo ich das denke, da liebe ich. Die Frage, die jetzt auftritt, heißt, sind wir bereit, dieses Geheimnis als Gabe zu sehen? Das ist die Frage. Sind wir bereit, das als etwas zu nehmen, was wir nicht gemacht haben, sondern was uns gegeben ist? Und jeder wird natürlich sagen müssen, wir haben die Liebe nicht gemacht. Wir haben dieses Geheimnis des Einswerden, des Wirwerdens nicht gemacht. Es ist uns gegeben, nur wenn es gegeben ist, dann muss ein Geber in der Nähe sein. Und damit ist die Glaubensfrage gestellt. Jeder Liebende muss sich die Glaubensfrage gefallen lassen, nämlich Von woher nimmst du diese Gabe? Von woher nimmst du dieses Gewaltige, was dir widerfährt? Nimmst du das aus dir selber oder nimmst du das aus der ewigen Welt? Nimmst du das aus Gott? Hier liegt die große Entscheidung aller Lebensgestaltung in der Liebe. Von woher nehme ich diese Kraft? Nehme ich sie von mir selber und sage, das ist in mir drin, das habe ich selber, oder nehme ich dieses Geheimnis von Gott? Und nun lass mich mal sagen, was ich unter Aufklärung verstehe. Aufklärung heißt für viele ja, dass man so ein paar technische Dinge weiß, über sexuelle Dinge und so. Leute, das gehört zwar auch mit zur Aufklärung, nur das ist zu dumm. Aufklärung heißt, ich will klar sehen. Ich möchte einen Durchblick haben. Ich möchte wissen, von woher kommt diese Macht. Ich möchte wissen, was diese Kraft will und was der will, der hinter der Kraft steckt. Das gehört zur Aufklärung. Und zur Aufklärung gehört, dass man einem Menschen deutlich macht, dass er diese Gabe nicht selber hat, sondern die bekommt er. Das gehört zur Klärung. Und es gehört zur Klärung, dass man einen Menschen an dieser Stelle in die Verantwortung stellt und sagt, du hast eine Gabe bekommen, jetzt antworte, wie du mit dieser Gabe umgehen willst. Das gehört zur Klärung. Dass du in einem ganz dicken Problem drin steckst, als Junge und als Mädchen. Und zwar liegt das Problem darin, ich will das mal malen. Da wir jetzt keine Tafel haben, muss ich das so machen. Also, dies grüne Augenblick. Ja. So, ihr habt jetzt also drei Stufen. Das grüne, das ist ganz niedrig. Dann kommt das Schwarze, das ist meine Bibel, ist ein bisschen mehr, und dann diese Mappe, das ist ganz viel. Das Grüne, das steht für Geist. Mit Rücksicht auf alle Anwesenden ist der Geist noch verhältnismäßig groß. Ja. Dies hier, das steht für Seele. Am meisten ausgereift aber ist der Leib. Und das ist ein Problem. Die leibliche Kraft, die leibliche Gestaltung ist in eurem Alter, so um 16, 17, 18, fast ausgereift, also durchaus geschlechtsfähig. Ist alles dran und alles drin. Der Leib ist fast fertig. Die seelischen Kräfte aber brauchen ungefähr noch bis 25, 26, bis man halbwegs von ausgereiften seelischen Kräften sprechen kann. Und die geistigen Kräfte sind noch so gering, dass man geradezu sagen muss, du brauchst viel Zeit, um geistig nachzureifen. Das nennt man das Problem der Akzeleration. Geistig, seelisch, leiblich. Und diese Persönlichkeit ist wie so ein Treppenabsatz, ist noch nicht fertig. Und aber genau in dieser Zeit verliebt man sich. In dieser Zeit kommt die Spannung, ob man nicht so schnell wie möglich, weil der Leib betörend ist, weil die seelischen Kräfte drängen. Genau in dieser Zeit kommt man auf die Frage, sollte man nicht sich einen? Sollte man nicht eine Liebesbeziehung eingehen, eine innigste und letzte Liebesbeziehung? Und die gesamte Öffentlichkeit hat ja nichts anderes zu tun, als so schnell wie möglich dieses Einswerden zu propagieren als die große Liebe. Jetzt möchte ich euch bitten, diesmal zu hören. Ich respektiere jeden 15-, 16-Jährigen. Und er braucht mir auch geistig nicht mehr anzuliefern, als wie er hat. Aber der 16-Jährige soll respektieren, dass er geistig noch arg nachzureifen hat. Und ich will dir sagen, was geistige Reife ist. Geistige Reife heißt, dass man verschiedene geistige Spannungen aushalten kann und nicht sofort dagegen ist, wenn jemand eine andere Meinung hat. Jetzt darf ich dich mal fragen, hättest du den Mut, bei dir selber mal einzusehen, dass du geistig noch eine Menge wachsen musst? Hättest du den Mut zu sagen, viele Dinge schaffe ich noch nicht geistig? Die packe ich noch nicht. Ich kann das Leben noch nicht geistig gestalten. Ich werde noch nicht mit meinem Triebleben fertig. Ich werde mit dem Ärger noch nicht fertig. Ich werde mit Lob und Kritik noch nicht fertig. Ich bin jedes Mal aus dem Häuschen. Dass du sagen kannst, doch, ich muss noch eine Menge lernen, bis der Geist in der Lage ist, mit dem Leben fertig zu werden. Wenn du das einsiehst, dann weißt du, was ich jetzt meine. Ich meine, dass man dem anderen, der auch im Wachsen ist, noch nicht leiblich und auch noch nicht seelisch so belastet, dass er womöglich aus dieser Belastung nicht mehr wachsen könnte. Denn, nimm wieder das Bild, leiblich nahezu ausgereift, seelisch braucht man noch Jahre, geistig noch länger. Wir schätzen rund heute bis zu 27, 28 Jahren ist die Persönlichkeit halbwegs ausgereift, halbwegs. Das heißt also, du sagst, ich möchte jetzt seelisch wachsen mit meinen Empfindungen, ich möchte geistig wachsen. Aber das Recht, das ich für mich habe, zu wachsen und zu reifen, das gebe ich dem anderen auch. Und lass dir sagen, was ich jetzt unter Liebe verstehe. Liebe heißt, ich will, dass der andere reifen kann. Das heißt lieben. Ich will, obwohl ich gerne mit dem anderen, was mein Trieb angeht und was meine Sehnsucht angeht und was die Empfindung im Geschlechtlichen angeht, ich möchte gerne mit dem anderen eins werden. Ich weiß. Aber ich will, damit der andere wachsen und reifen kann und damit ich wachsen und reifen kann, ich will dem anderen Zeit lassen. Das heißt liebhaben. Ich will, so müsste der Junge zum Mädchen sagen, ich will, Mädchen, dass du erstmal Persönlichkeit wirst. Das Mädchen müsste sagen, Junge, ich will, dass du erstmal Persönlichkeit wirst. Und dass wir uns nicht mit Erlebnissen belasten, die womöglich diese Entfaltung der Seele und des Geistes hindern könnte. Denn das ist das andere. Wer zu früh sich belastet mit Erlebnissen, die er gar nicht verkraften kann, wird erleben, dass die geistigen Kräfte nicht so wachsen, wie sie wachsen sollten. Die seelischen Kräfte nicht so wachsen, wie sie wachsen sollten. Man wird belastet. Man wird nicht fertig damit. Und ich weiß, was ich jetzt sage. Es wird kein junger Mensch mit einer außerehelichen sexuellen Beziehung fertig. Keiner. Und wenn die ganze Psychologengeneration anmarschieren kommen und sagen, das kann man auch anders sehen. Nein, man wird da nicht mit fertig. Und die Gründe sind diese. Bei einer Intimsbegegnung zwischen Junge und Mädchen, bei Mann und Frau, geschieht ja nicht nur leiblich etwas. Das wäre ja, ich hätte fast gesagt, das Wenigste. Es geschieht eine Existenzmitteilung. Ich teile mich dem anderen im tiefsten meines Wesens mit. Und zwar so, dass er etwas von mir behält. Kann er mich aber in seinem Leben verkraften? Kann er mich eigentlich in seinem Leben behalten? Schafft er das eigentlich, mit mir herumzulaufen? Oder belaste ich ihn nicht in einer Weise, dass er sagt, du fällst mir auf den Wecker. Jetzt kommen die berühmten Ausdrücke. Das schaffe ich nicht. Ich verkrafte dieses Miteinander nicht mehr. Warum? Weil wir zu früh einander belastet haben. Und das darf ich jetzt, ohne das Beichtgeheimnis zu durchbrechen, doch mal hier sagen. Ich fahre nun seit 22 Jahren durch die Weltgeschichte. Und ich habe unendlich viele Seelsorgegespräche gehabt zu diesem Thema. Es gibt ja wahrscheinlich nur dieses Thema. Und immer haben mir junge Menschen gesagt, wir haben uns geliebt, das glaube ich denen doch. Und dann sind Dinge passiert, die uns so belastet haben. Und dann war uns der andere plötzlich so furchtbar. Und dann haben wir dem anderen gesagt, Mann, hau ab, du fällst uns auf den Wecker. Mädchen, geh weg, du regst mich auf. Und plötzlich war diese ganze Liebe, diese ganze große, betörende Geschichte, war wie weggebrannt. Ich habe Menschen erlebt, die mir gesagt haben, erst haben sie gemeint, das sei schön, dass man so eng wie möglich zusammenkommt. Und dann merkt man plötzlich, man belastet sich. Der andere wird einem eine Last. Und wer dir eine Last wird, der wird eines Tages lästig. Und dann hängt man den anderen ab wie ein Anhänger. Und das finde ich gemein. Die Gemeinheit liegt aber nicht, wenn man den anderen abhängt. Die Gemeinheit beginnt, wo man sich zu nah an den anderen heranmacht. Wohlverständlich. Empfindungsmäßig wohl zu begreifen. Und dennoch werden Erlebnisse geschaffen, die man nicht verkraftet. Noch ein allerletztes Wort zur Schuld. Schuld heißt, das Leben, das eigentlich gedacht war, ist nicht erreicht. Das ist Schuld. Und sollte jemand unter uns sein, der sagt, das, was ich eigentlich gedacht habe, das habe ich nicht erreicht bis heute. Vielleicht ist jemand unter uns, der den anderen kaputt gemacht hat. Oder hat sich kaputt machen lassen. Verführen lassen. Vielleicht hat jemand unter uns Dinge erlebt, die ihm schwer zu schaffen machen. Und wie oft habe ich gehört, dass junge Menschen mir gesagt haben, bevor wir überhaupt wussten, was los war, haben wir schon Dinge erlebt, die wir nicht mehr verkrafteten. Dann hör genau hin, was ich dir sage. Du hast 1000 Leute, die bereit sind, mit dir das Leben kaputt zu machen. Aber wenn du kaputt bist, hast du keinen, der dir hilft, wieder zurechtzukommen. Das ist die Unbarmherzigkeit des Menschen. Man kriegt keine Hilfe, wenn man kaputt ist. Außer ein paar dumme Sprüche. Ich will dir sagen, warum ich hier stehe. Ich habe, als ich der Botschaft des Evangeliums begegnete, diese Botschaft gehört, dass Jesus gekommen ist, um den Menschen an seiner dunkelsten Stelle wieder zurechtzubringen. Sollte jemand unter uns sein, der sagt, es ist viel dunkel passiert, dann geh zu diesem Herrn, der Sünderin gesagt hat, ich verdamme dich nicht. Geh zu diesem Herrn und sag, Herr, ich bitte dich jetzt, mach was aus mir. Und nimm den Schaden ab und lass mich wieder wachsen und reifen, wie du es dir gedacht hast. Gottes Ja zur Sexualität. Das waren Ausschnitte aus einem öffentlichen Vortrag von Klaus Vollmer.